Erster die Männer von Ephraim versammelten sich und gingen nach Norden. Sie fragten Jephtha, warum bist du gegen die Ammoniter in den Krieg gezogen, ohne uns zu rufen, damit wir mit dir kämpfen konnten? Jetzt werden wir dein Haus über dir anzünden. Zweiter Jephtha antwortete ihnen, mein Volk und ich hatten einen schweren Kampf mit den Ammonitern. Ich habe euch damals gerufen, aber ihr habt uns nicht aus ihrer Hand gerettet. Dritter, als ich sah, dass ihr mir nicht helfen wolltet, habe ich mein Leben riskiert und bin gegen die Ammoniter gezogen. Der Herr gab sie in meine Hand. Warum kommt ihr also heute zu mir, um mich anzugreifen? Vierter Jephtha rief alle Gileaditer zusammen und griff die Ephraimiter an. Die Gileaditer besiegten die Ephraimiter, weil diese gesagt hatten, ihr Gileaditer seid nur Flüchtlinge aus Ephraim und Manasse. Fünfter, die Gileaditer besetzten die Übergänge des Jordan in Richtung Ephraim. Wenn ein Ephraimit, der fliehen wollte, rief, lasst mich hinübergehen, fragten die Gileaditer ihn, bist du ein Ephraimit? Wenn er antwortete, nein. Sechster, dann befahlen sie ihm, sag, Schibbolet. Wenn er aber Sibbolet sagte, weil er es nicht richtig aussprechen konnte, ergriffen sie ihn und töteten ihn an den Jordanübergängen. Auf diese Weise starben damals 42.000 Männer aus Ephraim. Siebter Jephtha war 6 Jahre lang Richter über Israel. Danach starb er und wurde in einer der Städte Gileads begraben. Achter nach Jephtha wurde Ibzan aus Bethlehem Richter über Israel. Neunter, er hatte 30 Söhne und 30 Töchter. Seine Töchter verheiratete er mit Männern von außerhalb und für seine Söhne holte er 30 Frauen von außerhalb. Er war 7 Jahre lang Richter über Israel. Zehnter, danach starb Ibzan und wurde in Bethlehem begraben. Elfter, nach Ibzan wurde Ilon, ein Mann aus Sebulon, Richter über Israel, und er war 10 Jahre lang Richter. Zwölfter, danach starb Ilon aus Sebulon und wurde in Ayalon im Gebiet von Sebulon begraben. 13. nach Ilon wurde Abdon aus Piraton, der Sohn Hillels, Richter über Israel. 14. er hatte 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 jungen Eseln ritten, und er war 8 Jahre lang Richter über Israel. 15. danach starb Abdon aus Piraton, der Sohn Hillels, und wurde in Piraton im Gebiet von Ephraim, auf dem Berg der Amalekiter, begraben.